Im Lager wartete man schon auf mich, um das fällige Savannengericht abhalten zu können, das die Strafe für die Times bestimmen sollte. Natürlich hätten sie alle den Tod verdient gehabt, aber wir fühlten uns nicht berechtigt, einem höheren Gericht vorzugreifen. Immerhin eine fühlbare Abschreckung mussten die Banditen erfahren. Das sahen sogar Winnetou und ich ein. Wir hatten also nichts gegen die Tracht Prügel einzuwenden, die den Burschen verabreicht wurde. Selbstverständlich blieb Old Rebel davon ausgenommen und Monsieur Thibault spielte den unbeteiligten Zuschauer. Gerade ihm hätte es zwar nichts schaden können, wenn auch er sein Teil der Prügel bezogen hätte. Ich überzeugte aber den Osagen-Häuptling davon, dass er auf seine Vergeltung an den Medizinmann für diesmal noch verzichten müsse. So ließ er ihn gebunden wie die anderen unbehelligt. Wir besaßen wieder unser gesamtes Eigentum und konnten die Quelle verlassen. Apanatschka versuchte von der Frau noch ein Wort des Abschieds zu erlangen. Doch vergeblich, sie kannte ihn nicht und wich vor ihm zurück, als sei er ein feindliches Wesen. Unaufhörlich murmelte sie vor sich hin. Mein Myrtenkranz. Ja, das ist mein Myrtenkranz. Von meinem Vava Derek. Mein Myrtenkranz. Durch den gestrigen Ritt von dem Camp im Steinwall zu der Quelle waren wir weit von unserer Richtung abgekommen. Allerdings war dieser Umweg nötig gewesen, um die Tramps loszuwerden. Jetzt mussten wir nun zum Eichhörnchenbach, an den Winnetous Fantasie die angebliche Goldader gelegt hatte. Es war anzunehmen, dass die Bande Old Rebels unserer Fährte so schnell es ging folgen würde, um doch noch zu der gar nicht existierenden Goldader zu gelangen. Freilich hatten wir die Banditen gefesselt zurückgelassen und es war fraglich, ob die Indianerin verstehen würde, sie zu befreien. Die bezogenen Prügel würden dann noch außerdem verhindern, dass die geschundenen Raubritter schnell vorwärts kamen. Wo der Reiter am wenigsten empfindlich sein darf, dürften sie bestimmt sehr empfindlich geworden sein. Am Nachmittag waren uns die den eigentlichen Rocky Mountains vorgeschobenen Sandsteinfelsen schon ziemlich nahe gerückt. Und als es dunkelte, erreichten wir den Eichhörnchenbach, an dem wir Lager machten. Der Platz lag so einsam und versteckt, und außerdem war keine Spur von roten oder weißen Menschen zu sehen gewesen, dass wir es wagten, ohne besondere Vorsichtsmaßregeln zu lagern. Während des Essens lachte Heimerdöll plötzlich laut auf. Gentlemen, mir kommt soeben ein ausgezeichneter Gedanke. Dir? Welche Seltenheit. Tatsache! Ich will die Tramps ärgern. Die ärgern sich schon ganz alleine. Hör zu. Die werden doch denken, dass wir sofort die Goldader aufsuchen, um die Stelle unkenntlich zu machen. Nicht wahr, Lange? Weiter, Dicker. Das müssen wir ausnützen und uns einen kleinen Spaß mit ihnen machen. Wir scharren hier irgendeine Stelle auf, legen einen Zettel hinein und decken sie wieder so zu. Einen leeren Zettel? Nein! Natürlich muss auch was draufstehen. Was? Na, was die Gauner ärgert. Ach, sowas. Das ist gut. Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst, Dicker. Das ist eben der Unterschied zwischen uns beiden, Lange. Wieso? Du siehst gescheiter aus, als du bist. Eben. Wie meinst du das? Ja, genug, ihr beiden. Für einen Spaß bin ich immer zu haben. Wenn es klappt, hält diese Buddelei die Bande ja eine Weile auf. Kann nichts schaden. Also, fangt an. Womit, Mr. Shatterhand? Na, mit der Schreiberei. Nicht so schnell, Sir. Man muss sich da erst was ausdenken. Es soll sich da auch ein bisschen reimen. Nicht wahr, Lange? Genau, Dicker. Beim Schein des Feuers mühten sich der dicke Hammerdall und der lange Pit Holbers im Schweiße ihres Angesichts ab, eine schöne Ansprache zu Papier zu bringen. Dick las sie voller Stolz vor. Hört mal zu. Wie seid ihr Kerle doch so dumm? Vergebens wühlt ihr hier herum und könnt doch weder vorn noch hinten die goldene Bonanza finden, die wir uns ja nur ausgedacht, worüber alle Welt jetzt lacht. Hochachtungsvoll, Dick Hammerdall, Pit Holbers. Gut, nicht? Na. Scheint euch nicht zu gefallen, Gentlemen. Doch, doch. Na, nun grabt das Poem schnell ein, bevor es ganz dunkel wird. Na, ja, fang gut. Schon an, Dicker. Diese Arbeit ging natürlich nicht geräuschlos ab, aber wir gönnten den beiden Gefährten ihre Freude. Als wir später alle wieder am Feuer saßen, bemerkte ich plötzlich, dass Winnetou seine Silberbüchse an sich zog und sie zum Knieschuss fertig machte. Ich habe euch ja diesen äußerst schwierigen Schuss, der nur nach jahrelanger Übung gelingen kann, schon einmal genau erklärt. Winnetou musste drüben am anderen Ufer im Gebüsch etwas Verdächtiges bemerkt haben. Noch ehe ich dort etwas erkennen konnte, krachte drüben ein Schuss und im selben Augenblick schoss auch Winnetou. Ich bekam einen Schlag an den Oberschenkel, der mich umwarf. In großen Sätzen überquerte Winnetou den Bach und verschwand drüben im Gebüsch. Das Feuer wurde sofort erstickt, dann lauschten wir. Es verging eine lange Zeit. Mein Bein schmerzte und ich fühlte, dass die Schusswunde stark blutete. Endlich ertönte Winnetous laute Stimme herüber. »Lass das Feuer wieder brennen!« Und da war er wieder, am Lasso einen leblosen Körper hinter sich ziehend. »Wie freut sich mein Herz, lieber Charlie, dass du lebst!« Winnetou sah da drüben ein Gesicht und schoss darauf. Es war noch ein zweiter Mann dort, den er nicht sah. Der hat auch geschossen. Ich musste wissen, ob sich noch mehr Männer dort drüben befanden. Einen hörte ich vom Wasser weg fliehen und folgte ihm. Jenseits der Büsche waren 5 Reiter und 7 Pferde. Nur Bleichgesichter, kein roter Mann. Der Geflohene sagte ihnen, sein Gefährte sei von Winnetou getötet worden. Er aber habe Old Shatterhand erschossen. Darauf ritten die Männer schnell fort. Ich eilte zurück, band den toten Mann an mein Lasso und gebot euch, wieder Feuer zu machen. Diesen Mann hier kenne ich. Er gehört zu der Bande von Toby Spencer. Uff, mein Bruder Charlie ist verwundet. Ist es gefährlich? Ich glaube nicht. Der Knochen ist nicht verletzt, denn ich kann stehen. Uff, eine seltsame Wunde. In der Lage, die mein Bruder hier am Boden hatte, konnte er gar nicht an dieser Stelle getroffen werden. Das habe ich mir auch schon gesagt. Die Kugel hat hier den Felsen getroffen und ist davon abprallend mir in den Schenkel gedrungen. Prellschüsse sind gefährlich. Ich werde gleich nach der Wunde sehen. Dick Hammerdell mag recht viel Holz ins Feuer werfen, dass es eine hell hinüberleuchtende Flamme gibt. Ja. Und die anderen mögen mit schussfertigen Gewehren das Ufer drüben bewachen. Sofort schießen, wenn ein Zweig sich regt.